Was ist denn ein Flickerbook? Flickerbook, Flickerbook. Book ist Buch. Yes. Das ist klar, aber Flicker? Flicker, Flicker, Flicker. Right, Kay. To flicker is flattern. Flattern? Aber ein Buch kann doch nicht flattern. Danny, guck mal hier, die Bilder. Wo? Hier, die kann man so flattern lassen. Ach so, ein Daumenkino. I see. Leuchtet irgendwie ein. Wenn man so ein Daumenkino flattern lässt, sieht man die Bilder als Film. Wie im Kino, nur viel kleiner. Also ich würde das jetzt gern machen. The Flicker Book on page 10. Oh ja, Catherine, hilfst du uns dabei? Can you help us? Of course. Well, let's see. First, you glue the whole page to some cardboard. Ist das echt was zu trinken? Oh no, you're not supposed to drink it. No, no. With glue, you can stick things together. Kleber, Jule, das ist Glue. Bei Kay hörte sich das aber so an. Glue, glue, glue. Glue's in the box, over there. Ich hol ihn. In der Schachtel? Catherine, I can find the... Ach, da! Have you got it? Yes, I've got the glue. Here you are. Thanks. And here's some cardboard. Ach, Pappe. And now you just need to glue the page onto it. Pass auf, dass es gerade ist. Mach ich. So, ready. Now cut out the pictures. Hast du mal eine Schere? You need scissors? Yes. Can I have the scissors, please? Here you are, Jule. Thanks. Hier, das Bild ist bestimmt das erste. Hmm, yes, that could well be the first one. Die sind ja alle durcheinander. Yes, first you have to put the pictures in the right order. Hier, number two and number three. Nee, Danny, das ist doch nicht drei. Doch, Catherine, look, this is number three. Well... No, Catherine, this is number three. You can prove it. Prove it? Yes. Look at the letters in the corner of each picture. The letters in the corner of each picture. Da! Bei drei ist ein I. If they're in the right order, you get a word. Wei... No. Weight. Weightlifter? Was? What is it, Catherine? Weightlifter? It's a very strong man. He can carry very heavy weights. Weightlifter. Gewichtheber. So mit Hanteln und so. Das macht meine Mutter manchmal. Echt? Naja, mit so kleinen Gewichten. Einer mit richtig großen ist auf dem Daumenkino. Ein super Weightlifter. So you found the right order. Now punch some holes in the pictures. Jetzt Löcher in die Bilder machen. Da, wo es grau ist, oder? Bloß noch zusammenbinden. Tie the pictures together with some string. Here you are. Ich mache eine Schleife. Mann, ist der stark. Ich will den auch mal sehen, den Weightlifter. Weightlifter! That's great! And now, turn the Flickerbook upside down. Wie? Turn it upside down. Auf den Kopf drehen, Danny. Und jetzt? Schnell durchblättern natürlich. Das ist ja cool. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Genauso eine Überraschung hat uns Sam neulich geliefert. Yes, I know. It's in the OK Comic. Listen. Oh, Menno. Dabei habe ich doch so geübt. Und jetzt? What's the matter? Wir führen ein Varieté auf in der Schule. Aha, a variety show. What a wonderful idea. Schon, aber unser Kartentrick klappt nicht. Immer wenn ich das Ass aus dem Ärmel zaubern will, fallen ihm alle Karten aus der Hand. Well, to do magic is really difficult. It needs a lot of practice. Aber wir haben keine Zeit mehr zu üben. I've got it. Look at this weight. Wow, das ist ein Gewicht. Could you give me a hand? Aber Sam, das kriegen wir doch nie hoch. No, no. Phew. I'll do it. Just open the door. Die Tür öffnen? Das kriegen wir gerade noch hin. Vorsicht, Sam. Stufe. Oh yes. Sure. I'll mind the step. Phew. Well, that's it. Here you are. Und was sollen wir jetzt damit? You can be a weightlifter. Wie? Weight? Was? Weightlifter. Ah, Gewichtheber. Aber wir kriegen das Ding doch nie hoch. It's a fake weight. Did you really think I'm that strong? Da hast du uns ganz schön reingelegt, Sam. Sorry. Sorry. Hey, guckt mal, die Puppen. Wo? Na, hier auf Seite 11. Eine Puppe heißt doch a doll. Stimmt's? Yes, one doll, two dolls. Und hier? Here they are at the doll's doctor. And here they are at the doll's doctor. Die sind beim Puppendoktor. Look at their bodies. Bodies? Was die anhaben? No, their bodies. One body has two arms, two legs. Also Body ist der Körper. Aber man kann doch auch zu was zum Anziehen Body sagen. Right, Eula. It's a body for the body. Body, body, body. Alles verstreut. Arme, Beine, Köpfe. You have to find out how many dolls the doll's doctor can repair. So, count all the arms, hands, legs, feet and heads. Heads, feet, arms. Well, Kay, you have one head and two feet, but no arms. No, you have two wings. Two wings. Wings hätte ich auch gern. Arme und so sind auch nicht schlecht. Sonst könntest du das Flickerbook nicht angucken. Stimmt. Das sind doch auch die Rubbelwörter, oder? Was? Parts of the body. Wings. Yes, Kay, wings are parts of your body. Arms are parts of our body. Okay, let's have a look at the rubber dub cards. Number one is head. Number one is head. Number two is neck. Neck hört sich an wie necken. Do you know what it is? Ja, das ist der Hals. Number three is arm. Number three is arm. Genau wie bei uns. Number four is hand. Number four is hand. Das ist fast gleich. Number five is back. Number five is back. Number six is belly. Number six is belly. Das kenne ich auch. Belly dancing ist nämlich Bauchtanz. Das macht eine Freundin von mir. Number seven is leg. Number seven is leg. Number eight is foot. Number eight is foot. Aber vorhin hast du doch feet gesagt. Foot, feet, foot, feet. Einer ist foot, aber zwei sind feet. One foot, two feet. Das muss ich mir merken. One foot, two feet, one foot, two feet. And here are the rub-a-dub words for you. Come on, have a go. Number one is head. Number one is... Number two is neck. Number two is... Number three is... arm. Number three is... Number four is... hand. Number four is... Number five is... back. Number five is... Number six is... belly. Number six is... Number seven is... leg. Number seven is... Number eight is... foot. Number eight is... What are you doing? I like to keep fit. That's a good idea, Danny. Keeping fit is fun. Ah, that's my cue. I've made a song about keeping fit. Here it goes. We like to move. We like to move. Because keeping fit is fun. So come on everybody and move your body. Turn your head, stamp your feet, shake your hands in time. Don't sit there like a jelly, exercise your belly. And let's get fit and have a great time. We like to move, we like to move. Because keeping fit is fun. We like to move. We like to move because keeping fit is fun. Keep your legs straight and touch your toes. Stretch your back and wiggle your nose. Put your arms on your neck and turn to the side. Make sure your smile is nice and wide. We like to move. We like to move. Because keeping fit is fun. We like to move. We like to move. Because keeping fit is fun. Because keeping fit is fun. Keeping fit is fun. Bei dem Song kann man richtig mitmachen. Aber ich hab nicht alles verstanden. We'll translate it for you. Yo, yo, yo. Off you go. We like to move. We like to move. Wir bewegen uns gern. Wir bewegen uns gern. Because keeping fit is fun. Weil fit bleiben Spaß macht. So come on everybody and move your body. Also, los alle Mann und dein Körper bewegen. Okay, was sollen wir tun? Turn your head, stamp your feet. Dreht euren Kopf, stampft mit den Füßen. Okay. Oh oh, I'm getting dizzy. Bei mir dreht sich alles. Well, that's not all yet. Was? Noch mehr? Oh, Sam. Shake your hands in time. Schüttelt eure Hände im Takt. Damit könnten wir im Zirkus auftreten. Stop, Sam. Ich kann nicht mehr. Mehr, mehr. Don't sit there like a jelly. Sitzt nicht da wie Gelee. Ey, Beleidigung. Exercise your belly. Trainiert euren Bauch. And let's get fit. Und lasst uns fit werden. And have a great time. Und Spaß haben. We like to move. We like to move. Because keeping fit is fun. Wir bewegen uns gern. Wir bewegen uns gern. Weil fit bleiben Spaß macht. We like to move. We like to move, because keeping fit is fun. Keep your legs straight. Lass eure Beine gerade. Die Knie durchdrücken, Catherine. Nicht in die Knie gehen. And touch your toes. Und berührt eure Zehen. Ich komme sogar mit der Nase an die Knie. Oh no, I can't. Komm, Catherine. Nur noch ein kleines Stück. Oh my, that's hard work. Hey Sam, du auch. Nicht schlapp machen. Oh, oh my. I'm getting old. Come on, let's go on, Sam. Stretch your back. Streckt euren Rücken. And wiggle your nose. Und wackelt mit euren Nasen. That's easy, I can do that. Du kannst mit der Nase wackeln? Zeig mal. You can really do that, Catherine. Of course I can. What do you think? Put your arms on your neck. Legt eure Arme an euren Hals. And turn to the side. Und dreht euch zur Seite. Make sure your smile is nice and wide. Passt auf, dass ihr ein freundliches und breites Lächeln zeigt. We like to move. We like to move. Because keeping fit is fun. We like to move, we like to move, because keeping fit is fun. Wir bewegen uns gern, wir bewegen uns gern, weil fit bleiben Spaß macht. Because keeping fit is fun. Oh, Kay ist total fertig. Komm, nicht schlapp machen, gleich nochmal. We like to move, we like to move, because keeping fit is fun. So come on everybody and move your body, turn your head, stamp your feet, shake your hands in time. Don't sit there like a jelly, exercise your belly, and let's get fit and have a great time. We like to move. We like to move, because keeping fit is fun. We like to move. We like to move, because keeping fit is fun. Keep your legs straight and touch your toes. Stretch your back and wiggle your nose. Put your arms on your neck and turn to the side. Make sure your smile is nice and wide. We like to move. We like to move, because keeping fit is fun. We like to move. We like to move, because keeping fit is fun. Because keeping fit is fun! Did you see this? What, Sam? Here, on page 12. Oh, die Tiere. Die sind ja witzig. Da ist ja das totale Chaos ausgebrochen. Die armen Flamingo-Beine müssen den Elefanten aushalten. Oh my, it's an elephant's body, but it's got the head of a zebra and the feet of a flamingo. Wo sind denn die anderen Körperteile der Tiere? Guck doch, da sind noch viel mehr Fantasietiere. If you cut them out, you can put the right parts of the animals' bodies together. Look, there's a flamingo and an elephant. Hier ist ein Krokodil, a crocodile. Und ein Löwe. A lion. Here's a penguin and a zebra. Oh, da ist ja David. Hello, David. Hi, Jule. Hi, everybody. David, spielst du mit uns? Play with you? What kind of game? What kind of game? Das Spiel im OK-Heft. Auf Seite 22 und 23. On page 22 and 23. One, two, freeze. Okay, why not? Great! Great. Okay, stand up. Come on, everybody. Oh, Do I have to? Of course you do. It's fun. Okay. Okay. Okay. You know what to do? No, not really. Listen. David tells you what to do. When I say 1, 2, freeze, you have to stop immediately and... Wenn du freeze sagst, müssen wir ganz ruhig stehen bleiben, wie eingefroren eben. Come on, let's go. Go, go, go. Shake your left leg. Shake, shake, shake. Mann, ich kann mich ja gar nicht halten, wenn ich mit dem Bein wackeln soll. Shake, shake, shake. Hey, I'm not a flamingo. 1, 2, freeze. Oops. Catherine, you moved your foot. You're out. Oh. 1, 2, move your belly. Move, move, move. Ich habe ein bisschen Bauchtanz von meiner Freundin gelernt. Yes, it looks good. Come on, Sam. Move your belly. Move, move, move. Move! 1, 2, freeze. Sam, are you all right? Oh, yes. Sam, you moved. You're out. Oh, lucky me. Sam. Shh. 1, 2, stamp your feet. Stamp, stamp, stamp. Stamp! Posta! Ach ja, Stamp heißt ja auch Briefmarke. Clever, Kay. 1, 2, freeze. Oops, Danny. Sorry, but you moved your arm. Okay. Jule is the winner! Yippee! Congratulations! Well, I think that's enough exercise for now. Was? Schon aufhören? Ich kann noch! We'll come back in March, if you like. Okay? Okay. Okay. See you, and keep fit. Fit, fit, fit. See you in March. Bye.